Guck, du machst eine Anzeige, weil du eine Bitch bist. Ich komm aus einem Land, wo Zurückschlagenpflicht ist. Kein Bock auf Schule, ich wollt machen, was ein Gangster macht. War nie bei Mathe, doch ich wusste, wie man Päckchen packt. Ihr habt mich ausgelacht, weil mein Deutsch so schlecht war. Obwohl ich nie zu Deutsch nicht schlecht war. Kein Respekt, ja, ihr habt mich enttäuscht. Doch heute kann ich besser Deutsch als die meisten von euch. Das ist Deutschland, ein Segen und ein Fluch. Thomas geht zur Arbeit, Hakan kommt grad vom Einbruch. Ihr kennt das Leben nicht, ich seh es jeden Tag. Er geht kaum, weil er zu Hause nichts zu essen hat. Er hat keine Eltern, guck, er scheißt auf das Jugendamt. Die meiste Zeit seiner Kindheit war er jugendhaft. Und jetzt sagt mir, wie sieht's für ihn aus? Er kann nicht mit Leuten reden, nein, er klärt's mit der Faust. Mach deine Augen auf, geh nicht schlafen. Hier gibt es Leute, die ihre Brüder verraten. Und dann mach die Augen auf, jeder sucht den Weg nach oben. Es gibt keinen Plan B, Plan A wird durchgezogen. Mach deine Augen auf, geh nicht schlafen. Hier gibt es Leute, die ihre Brüder verraten. Und dann mach die Augen auf, jeder sucht den Weg nach oben. Es gibt keinen Plan B, Plan A wird durchgezogen. Du siehst Junkies, wie sie sich spritzen, ein Bretter. Sie ist gerade 12, aber hat Sex mit 3 Männern. Kopf kaputt, Mama weg, Papa trinkt. Sie braucht jeden Tag Drogen, unbedingt. Hakan hat sie rumgekriegt mit paar schön anmachen. Heute ist sie 18 und geht für Hakan anschaffen. Sie macht die Augen zu, doch weiß, dass es kein Traum ist. Doch sie vergisst den Schmerz, wenn die Nase taub ist. Peter kriegt Sozialstunden, weil er kleine Kinder fickt. Die Welt geht unter und keiner von euch kriegt es mit. Keiner sagt was, keiner will drüber reden. Doch um zu überleben, müssen wir überlegen. Merkel, halt die Schnauze, rede nicht von Einigkeit. Mach du doch mal für 50 Euro deine Beine breit. Es gibt kein Tut mir leid, ein Mann, ein Wort. Wir haben ein Leben, ein Ziel, ein Gott. Mach deine Augen auf, geh nicht schlafen. Hier gibt es Leute, die ihre Brüder verraten. Und dann mach die Augen auf, jeder sucht den Weg nach oben. Es gibt kein Plan B, Plan A wird durchgezogen. Mach deine Augen auf, geh nicht schlafen. Hier gibt es Leute, die ihre Brüder verraten. Und dann mach die Augen auf, jeder sucht den Weg nach oben. Es gibt kein Plan B, Plan A wird durchgezogen. Mach die Augen auf, jeder sucht den Weg nach oben. Es gibt keinen Plan B, Plan A wird durchgezogen. Mach deine Augen auf, geh nicht schlafen. Hier gibt es Leute, die ihre Brüder verraten. Bruder, mach die Augen auf, jeder sucht den Weg nach oben.